Sag mal, das mit dem Löffel. Hast du jetzt genug gerührt? Wie war dein Tag? Merkst du was? Ich war beim Friseur höher. Ich habe heute ein bisschen hellere Strähnen machen lassen. Ah, okay. Nee, es hat was. Ich finde gut, dass du so schlicht bist. Das weißt du, ich brauche diese Veränderung auch Findest nicht. Findest du, ich bin schlicht? Also du bist eben, also ich finde es angenehm, du bist so wie immer. Also weißt du, wenn einem nichts auffällt, wenn ich nach Hause komme und erkenne meine Frau, ich finde das erfreulich. Ja, finde ich eigentlich auch. Ich muss da nicht immer, ach, wer ist es denn? Ne? Johannes, du könntest auch mal zum Friseur. Oder findest du nicht, Johannes könnte mal zum Friseur? Er will es nicht, gell? Naja. Und wie war es in der Schule? Weiß nicht. Ah ja. Der Alltag des Herrn Hild. Hörspiel von Jan-Georg Schütte und Wolfgang Sesko. Ich finde diese Zahnbürsten irgendwie... Heiko wollte sich mit mir treffen, mal am Wochenende auf ein Bier. Mach doch. Biene und Heiko sind das einzige Paar, die ich kenne, außer uns, die noch zusammen sind. Ein einziges Paar. Ich finde das, ich komme mir vor wie auf einer Insel oder so. Sind wir Spießer? Weiß nicht. Sind wir Spießer? Ich bin kein Spießer. Und wenn Spießer die Art ist, dass man zusammenbleibt, ist es cool. Weißt du? Also diese ganzen Showgrößen, weißt du, alle, einer trennt sich nach dem anderen. Ja, aber dafür haben die ein richtig interessantes Leben. Ich habe auch ein interessantes Leben. Findest du? Ja. Ich kann dir jeden Tag beim Zähneputzen zugucken. Ist das kalt hier? Ja, ich wollte doch ein bisschen lesen. Nö, muss nicht. Das geht nicht. Nö, muss doch nicht. Eine Nacht frei. Hallo Leute. Ich bin eigentlich nicht so der Internettyp. Ich bin 50. Ich habe Familie und in letzter Zeit geht es mir ähnlich wie vielen hier. Herzliche Grüße, Thorsten Held. Nee, blöd. Ohrenbär. Lieber Ohrenbär, hier im Schweigeforum reden wir Klartext. Was ist dein Problem? Schweigepapst. Schweigepapst. Du hast gut geschlafen. Ja. Johannes. Sag mal deine Schlappen. Schatz, schlag sie doch. Ein Hieb, dann sind die Eier durch. Guck hier. Muss ich das jetzt? So, durch. Das ist halt eine Typfrage. Wahrscheinlich, es gibt den Klopfer und den Schläger. Ich wollte eigentlich eine Schlägerin heiraten. Ja, das heißt, Mama, was für eine Sporttasche? Da neben dem Schuhbord, guck mal. Arm auf. Gianni, deine Schnürsenkel sind offen. Das gehört so. Das gehört so? Ja, das gehört so. Tschüss, Gianni. Gut, ich muss. Wann kommst du? Wie immer. Die Jacke ist echt nicht schön. Die hat so eine ausgebeulte Stelle schon. Lass uns doch mal eine neue kaufen. Ach, du, gehst du ran? Ja. Lore. Ja. Ja, er geht gerade. Ja, wie geht's denn? Ja, wie immer. Grüß meine Mutter schön. Ja, ich soll dich grüßen. Guten Morgen, Herr Held. Guten Morgen, Frau Guckstau. Ist das nicht ein Wetter? Ja. Zum Heldenzeugen. Ja, ja. Ich mach das mit der Pforte. Ach, das wäre schön. Ich denke dran, ja. Ja. Ja. Schönen Tag Schönen noch. Schönen Tag, ja, danke. Hallo, Schweigepapst. Wenn du so fragst, eigentlich habe ich kein Problem, aber es gibt in letzter Zeit so Geräusche im Alltag und sogar im familiären Bereich, da sehe ich durchaus Schwierigkeiten. Kennt das jemand hier im Forum? Bin ich gestört? Bornbär. Moin. Die Glocke ist ein bisschen lauter geworden, ne? Kann das sein? Das liegt auch an der Kälte manchmal. Das geht mir aber nicht. Einmal den Mopo. Oh, soll besser werden. Ja, Sie haben ja zumindest angesagt, dass es morgen wieder ein bisschen wärmer werden soll. Aber ach, Herr Gott. Naja. Hallo Ohrenbär, du bist nicht allein. Vor kurzem hat jemand seine Familie ermordet, weil sie auf Rohkost umgestiegen sind. Der Täter hat sich dann der Polizei gestellt und wollte nur eine ruhige Zelle für sich allein. Schweige, Papst. Moin. Moin, Volker. Und sonst? Alles gut? Doch. Bei mir. Wie immer. Sag mal, ob die das mit den Muffen jetzt im Griff haben? Nö. Du sagst nee, ja, und dann? Kannst nichts machen. Nee, kannst nichts machen. Oh, hey. Was denn? Guck mal da. Die Kleine da drin. Jedes Mal diese Musik. Ha. Du guckst ja nicht auf sowas. Nö, ich bin versorgt. Freche sagt immer... Bitte? Freche. Meine Frau sagt immer, Hältchen, du bist versorgt. Und da hat sie recht. Bin ich ja. Bist du das? Ja. Ich hol mir noch einen Kaffee. Ja, hol dir noch einen Kaffee. Bis später. Bis später. Guten Morgen, Herr Held. Morgen. Morgen, Herr Dr. Böcker. Guten Morgen. Hallo, Ohrenbär. Ich würde sagen, du bist ein wunderbar sensibler Mensch. Ich wünschte mir einen solchen Partner. Die meisten Männer sind so grob und verursachen den ganzen Tag schrecklich viel Lärm. Wohnst du vielleicht im Frankfurter Raum? Deine stille Biene. Liebe stille Biene, ich bin eigentlich nicht sensibel. Ja, ich bin wie immer. Mich stören nur manche Sachen. Ja, hier oben. Aber das geht doch allen hier so, oder? Ohrenbär. PS, wohne nicht in Frankfurt. Mahlzeit. Mahlzeit. 2,95. Schmeckt's? Ja, super. Cordon bleu, wie immer, ne? Cordon bleu. Könnt ihr wenigstens, wenn das Essen schon so schlecht ist, könnt ihr wenigstens mal die Tage wechseln. Nein, ich meine, das ist doch super. Ich muss nicht mehr auf die Karte gucken, weil das kostet alles Zeit. Ich gehe hin, weiß Cordon bleu, habe ich gutes. Du sag mal, ganz was anderes. Ja. Der Eingangscode, ne, wenn man morgens reinkommt. Hast du da Einfluss drauf? Warum? Ich drücke seit 15 Jahren 3572. Seit 15 Jahren macht das Hi. Das brauche ich nicht. Es ist überflüssig. Es ist eine überflüssige Sache. Aber es ist einfach eine Sicherheit. Und du bist ja nicht allein. Wir sind hier 800, 900 Leute. Ich finde es unnötig. Pass auf, mein Lieber. Ich arbeite gerade an einer Sache, die könnte ein echter Knaller werden. In 10, 15 Jahren wird es keinen Verbrennungsmotor auf den Straßen geben, sondern nur noch diese... E-Motor? Wahrscheinlich. Jetzt gibt es von der EU-Kommission eine Verordnung, die sagt, dass das Grundgeräusch des Motors bis 20 Stundenkilometer bei allen Autos gleich sein soll. Und diesen Klang, den gibt es noch nicht, mein Lieber. Verstehst du? Das ist ein Wettbewerb, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. Wir sind jetzt die Einzigen, die dran sind. Die Einzigen? Ja. Also ich bin der Einzige, der dran ist. Ja. Ich habe meine Sounds Böcker vorgespielt. Hast du? Ja, Ampelstart. Habe ich Freche erzählt, Ampelstart. Sagst du, was ist das denn? An der Ampel fährt man los, ein gutes. Ja, Ampelstart, sag ich, ist ein Fachwort. Ja, warte, bis sie überfahren wird, bis du ins Krankenhaus musst, weil sie sagt, ja, ich habe das Auto nicht gehört. Ja, nee, das stimmt schon. Und was hat Böcker nur dazu gesagt? Für ihn müsste ein Auto immer noch irgendwie Töpf machen. Glaube ich. Töpf. Ich sag dir, ja, ich muss das ist so. Ja, und das dann ist, Herr Napp, wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Ja, Mahlzeit, Herr. Mahlzeit. Dr. Böcker. Ich darf Sie mal darauf aufmerksam machen, wir erwarten die gesamten Vorstände, Golden Ears. Ja, ich bin dabei, Herr Dr. Böcker. Am Donnerstagabend ist das gesamte Projekt fertig. Haben wir uns gut verstanden? Selbstverständlich, Herr Dr. Böcker. Prima. Danke. Also die ganzen Vorstands... Golden Ears heißt das. Ja. Das sind die Leute, die es zahlen und das sind die Leute, die es abnicken. Aber du hast ja keinen Stress oder so. Nee. Ich hab das noch im Griff. Also kleiner Tipp von mir. Bitte? Ja, stell ein Auto nach draußen, halt ein Mikrofon dran, nimm's auf. Deswegen bist du in deiner Abteilung und nicht in meiner. Morgen Abend Squash, ne? Ja. Hallo, Ohrenbär. Wenn du denkst, das hört von alleine auf, vergiss es. Nur so viel. Es wird schlimmer werden, Lonely Man. Was meinst du mit schlimmer werden? Nur so viel. Ich hatte auch mal Familie. Lonely Man. Was heißt hatte? Ohrenbär. Ebenfalls. Machen Sie sich. Guten Tag. Bei uns kommen die mit dieser Muffenverpflanzung immer noch nicht rüber. Nee? Nee. Jetzt haben sie auch noch Probleme mit der Hintertürarretierung. Die Froni hat schon wieder einen neuen Jeansrock. Echt hier, ich weiß auch nicht. Was ich nicht verstehe, warum man diese Walkman nicht einfach mal verbietet in der U-Bahn. Wäre ja nur ein Schild, weißt du? Essen ist dann bald fertig. Naja, ich guck noch kurz auf die Zeitungen. Ja, heute gibt's Rührei. Ach. Der Eingangscode, weißt du, wenn ich in die Halle reingehe, dann müssen sie immer da so einen Bestätigungston machen. Den haben sie schon immer. Ändert sich das manchmal oder ist es immer gleich? Nein, nein, seit 15 Jahren ist der gleiche Code. Seit 15 Jahren sagt mir die Maschine. Brauche ich nicht. Das ist ja lustig. Das ist 5 Uhr. Geh schon mal rüber, ne? Ich komme gleich. Die 10, auf die Kreuzzehen. Wenn du, lass mich doch mal selber machen. Na, aber dann bist du dem Freien. Und jetzt? Eben. Hättest du die 7 genommen? Na gut. Ja, du hast ja recht. Ja. Sag mal, ich habe mich mal erkundigt wegen dem Kurs. Was für ein Kurs? Na, der Tango-Kurs hatte ich dir da. Oh, ja. Och, komm noch. Oh. Kannst du dir mich bei Tango vorstellen? Ja. Zack, Bein zwischen die Beine. Och, nach hinten. Jetzt übertreib doch nicht wieder so. Dein Rücken bei Tango? Das ist gemein. Das ist gerade fördernd dafür, oder? Ich höre das Knacken im Saal. Nein, nein, nein. Das ist gut. Die sagen, das ist ein sozialer Vorgang. Wir haben genug soziale Vorgänge zu Hause. Ich meine. Ach, bitte. Da kann ich ja meine Turnschuhe anziehen. Weißt, ich Quatsch, ja Turnschuhe. Du ziehst deine guten Schuhe an, die zum Anzug. Das ist so unbequem. Ich nehme meine Gore-Tex-Schuhe, da geht der Schweiß sofort raus. Thorsten, du hast doch in den Schuhen bewegst du dich ganz anders. Ja, flüssiger. Ich finde diese Zahnbürsten irgendwie. Ich nehme mal hier die normale Zahnbürste. Ne? Oh, nee, jetzt machen wir keinen Vortrag hier über das Zähne. Das ist auch schon ein bisschen älter, naja. Herein. Da kommst du mit der elektrischen nicht rein. Allein durch das ganze Gebrumme hörst du gar nicht, wie du auftriffst auf die Zähne. Ich bin müde, ich geh ins Bett. Boah, ist das kalt hier. Soll ich mal doch ein bisschen lesen? Nö, muss das nicht. Geht nicht. Nö, muss doch nicht. Nachfrage. Gerade bei meinem neuen Psychoarzt. Er meint, du brauchst ein Geräusch, das du wirklich magst. Suche das. Stille Biene. Liebe stille Biene, Geräusch, das du magst? Was meinst du damit? Ohrenbär. sag mal, deine Schlappen. Also es gibt geschlossene, das ist auch für die Füße viel gesünder, also vom Raumklima. Dieses Schlappen ist gar nicht gut, das stößt immer an die gleiche Stelle. Ich mag meine Schlappen. Ja, nachher hast du kaputte Füße und dann, wer trägt dich? Naja, ist ja so. Guck mal, oder lauf doch auf Socken mal ganz kurz. Ich kann es gerade, im Moment ist es ein bisschen anstrengend. Das ist mir zu kalt. Ja, dicke Socken, Noppensocken. Also ich glaube, dass dieses Knäckebrot, das ist so dermaßen durchgeröstet, da haust du dir Krebs für die nächsten 20 Jahre rein. Jetzt komm mal runter wieder. Na komm, ich schlag dir das Ei auf. Ich schlag's dir auf. So, offen. Guck mal. Ein perfektes Ei. Entschuldige. Mama, was soll die Sporttasche wieder her? Komm her, frag! Die Sporttasche steht neben dem Bad. Ja. Ich zeig's dir. Hier ist die Sporttasche. Ja, ich hab sie schon. Na, siehst du, musst du doch nicht rüberrufen. Sag mal, Pipsi ist doch noch gar nicht aufgedeckt. So im Haus ja nicht, dass man es immer... er schläft. Ist doch schön. Wie schläft doch der arme Vogel? Der soll doch auch was... Dann ist das gesünder für Vögel, wenn die einfach mal ausschlafen können. Gut, ich muss... Ach, komm, jetzt, du kannst doch nein, Melana, ich muss jetzt. Hallo, Lore. Ja, warte kurz. Du, die Jacke ist echt nicht schön. Die beult total, die sieht nicht schön. Ja, wir haben noch gerade zur Tür raus. Morgen, Frau Guxio. Guten Morgen, Held. Ja, die Hunde sind auch wieder dabei, ne? Ja. Heute kann man wirklich die Rosen schneiden. Ja. Ich mach das mit der Pforte. Ich dachte, ja, sie hätten es schon gemacht. Aber naja. Schönen Tag Schönen noch. Schönen Tag, ja, danke. Hör doch mal hier rein. Geräusch von sehr zartem Babyweinen. Mir hat das geholfen. Die Glocke ist ein bisschen lauter geworden, ne? Kann das sein? Das liegt auch in der Kälte manchmal. Das ist aber auch mit dem Wetter irgendwie heute, oh, finde ich. Und dann Mopo. Jo, jo. Ja. Gut, denn. Ja, was soll's. Denken Sie an die Schuhe. Jo, danke. Jo. Moin, Volker. Moin. Das ist komisch, ich finde, die haben, die könnten auch neue Waggons gebrauchen, von meinem Gefühl her. Oder? Ja, mal putzen, ne? Kann ich sagen. Ja, aber auch klanglich. Also, hier jetzt. Guck mal, das muss nicht sein. Also, was denn? Ich weiß nicht, ob sie die Schienenräder nicht richtig zusammenschweißen oder ob sie die Achsen nicht ölen oder was. Muss ja nicht sein. Das quietscht. Ich meine, rumpelt. Gut. Thorsten, das quietscht schon lange hier. Ja, glaub mir, das quietscht. Der hat meint gestern, sind an einem dicken Thema dran. Was denn? Ja, die brauchen Sound für den. Also er meinte, die brauchen Sound für den Motor. Also für den E-Motor. Die brauchen den Sound. Moment. Brauchst du für den E-Motor keinen Sound? Das ist doch ein E-Motor. Doch, EU. Ein EU-Motor. Ja, also das ist EU-Verordnung für den E-Motor. Was für ein Sound soll der denn haben? Der kann klingen wie... Wasserfall oder... Ja, du stehst, gehst auf die Straße und denkst... Irgendwo läuft hier Wasser und batsch, wirst du überfahren. Ich meine, das kann nicht sein. Ich meine, dass man das sich antun muss. Jedes Mal. Oh. Moin. Das geht, doch. Geht gar nicht. Ja, was soll die denn reagieren? Ich meine, du bist auch nicht mehr 20. Ja. Er ist so. Hallo? Hallo, Sie? Mich stört die Musik. Ja, dann gehen Sie in den anderen Waggon. Ja, da ist auch irgend so ein Depp mit so einem Ding. Entschuldigung. Chill mal, Alter. Du solltest dich echt entspannen. Das ist ungesund. Ich hol mir noch Kaffee. Ach was. Liebe stille Biene, danke für deinen Link. Ich hätte dem Kind am liebsten den Hals umgedreht. Ohrenbär. Mir hat das geholfen. Ich kann inzwischen auch schon Kinder bis 2 Jahren beim Spielen ertragen. Darüber ist allerdings immer noch schwierig. Stille Biene. Ich habe Sie höflich angesprochen und darum gebeten, Ihre Musik leiser zu machen. Sie sind mega unentspannt. Pöbeln Sie mal hier nicht so rum. Ja, dann bin ich vielleicht unentspannt, aber mich ärgert Ihre Musik. Hören Sie bitte auf, setzen Sie bitte... überhaupt nicht. Setzen Sie bitte ab. Ich bitte Sie, diese Kopfhörer abzusetzen und die Musik leiser zu machen. Wenn Sie so mit mir reden, dann mache ich das bestimmt nicht. Gut, gehe ich in einen anderen Waggon. Ja, bitte. Ciao, Alter. Schnauze! Hallo, geht's noch? Entschuldigung. Guten Morgen, Herr Held. Morgen. Morgen, Herr Dr. Böcker. Guten Morgen. La la la la la la la la. Morgen. Morgen. Ja, ja. Nee, war es alles gut. Liebe stille Biene, schwierig sind bei mir inzwischen neben Kindern leider auch Erwachsene, dann vielleicht auch Hunde, wellensittiche Autos auch, Bahnen, Kantinen, Ohrenbär. Ebenfalls. Machen Sie sich. Das kann nicht wahr sein. Was soll das? Reden Sie mit mir? Was? Ja, ja, mit Ihnen. Ist rot. Man kann nicht fahren. Ja, was geht Sie das denn an? Also, Entschuldigung. Sie sehen, dass ich hier warte. Wie reden Sie denn mit was mir? Was bin ich so blöd an, du Arschloch? Wichser, du! Blöde Drecksau! Schnauze! Und 10 rein. Oh Mann, ja. Gut, Satzball. Satzball? Ja. 11-3, also du spielst nicht richtig. Ja, du gehst immer über Bande, statt einmal direkt zu schlagen. Ich kann mich ja neben dich stellen. Ich kann diesen Klang nicht ertragen. Dieses direkt drauf, das ist einfach für mich unerträglich. Das löst bei mir irgendwas aus. Das ist ähnlich wie dieser blöde Code. Das ist auch ähnlich wie diese hupenden Autofahrer. Bande klingt einfach besser. Ist okay, Torsten. Okay. Oh Mann. Dann hören wir auf. Ja, ja, hören wir auf. Trink mal was. Okay. Prost, mein Lieber. Sag mal, was ist denn los? Ich habe überhaupt keinen Stress, aber es läuft alles gut, weißt du. Es läuft super. Freche ist gesund, Johannes geht's gut. Ich meine, das übliche Zeug, aber es sind einfach Sachen, die sich häufen. Dann Freche hat sich halt angewöhnt, mit diesen modischen Schlappen rumzugehen. Flipflop. Ja, Flipflop. Weißt du, was man heute trägt. Und das nervt dich auch, oder was? Also jeder Gang ist wie so ein, weißt du, wie so eine Watschelente. Kennst du ja die mit den Ohren? Ja, So geht die durchs Haus und denkst du auch. Ja, es ist auch, weißt du, wenn sie abends, wenn sie macht abends mal einen Tee, das ist ja auch schön, nicht für sich. Und dann geht das Geräusch los, weißt du, Sching, Sching, Sching. Immer, ja, aber weißt du, Thorsten, das sind ganz normale Alltagsgeräusche. Ja, nein, aber warte doch mal. Sie rührt und rührt und rührt und dann macht Ding, Ding, abschlagen. Und dann, kannst du dir vorstellen? Ja, diese ganze Folge, ich weiß ja schon, ich weiß bei dem Sching, Sching, weiß ich schon, dass dann das Ting, Ting kommt. Ja. Und dann weiß ich, dass das kommt. Ich weiß, in der Hilfe, du hast wirklich ein Problem. Und das schwillt mir immer, ja. Also wo du gerade so sensibel bist mit Geräuschen, hör mal kurz rein. Das ist mein Ampelstart. Ich will mal hören, was mein Freund Held dazu sagt. Das ist jetzt mein Ampelstart. Ja, und? Ist ein bisschen schrill vielleicht, weißt du? Ah ja, okay, danke. Nee, gut, gibst du mal her bitte? Gib zurück. Nein, war nur ein Versuch. Ist okay. Du bist eine ganz andere Abteilung. Ich wollte einfach mal... Aber ich merke schon, du hast wirklich ein Problem mit den Ohren. Du solltest wirklich mal zum Arzt gehen. Gianni schreibt am Mittwoch Bio. Da habe ich echt Schiss. Das ist aber auch schwer, die ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Ja, ja, das ist schwer. Also Zusammenhänge ist immer schwer. Ist was? Nee. Nee, ist alles gut. Was hast denn da? Wo? Na, am Auge, was ist das? Ach, da. Oh, ja. Wie, bist du irgendwo dagegen gelaufen, oder wie? Das muss wahrscheinlich gewesen sein, als ich da so ein Gespräch hatte mit jemandem, mit einer Mutter. Also es ging eigentlich ums Kind, die hatte so Chips, ne? Ich kenn's ja aus dem Kino, diese Crunchy-Chips, diese besonderen. Und das Kind hatte eine Riesentüte davon und das alles immer rein. Und das ist ja ein Gedröhne auch. Und also auch einfach zu viel für so ein Kind. Und dann habe ich das unterbunden. Wie unterbunden? Naja, ich habe also dafür gesorgt, dass das Kind jetzt nicht mehr diese ganze Tüte auf isst. Wie gesorgt? Was hast du gemacht? Ja, Tüte weg, oder? Du hast ein Kind in der U-Bahn die Tüte weg? Das geht ja ganz einfach. Das Kind kommt ja gar nicht ran. Wie, das kommt nicht ran? Na, wenn ich, das Kind war ja in einem Wagen drin angeschnallt. Wie soll es dann an die Tüte kommen? Insofern war das jetzt nicht aufwendig, was ich da gemacht habe. Und die Mutter fängt an, so auf mich einzureden. Also, und so. Und dann, ja, und dann kommt da noch so ein Mann, der hatte nichts damit zu tun, gar nichts. Der mischte sich damit ein und dabei muss irgendwie passiert sein mit diesem. Du prügelst dich in der U-Bahn? Nein, er hat. Langsam bist du wirklich nervig. Das ist doch echt. Guck mal. Was ist das? Hier mitgebracht. Ach nee. Super. Das ist ganz toll. Das ist flüssiger Süßstoff. Ich soll keinen Zucker mehr essen, oder was? Nein, das ist einfach nur der... Dann sag's doch gleich, hör auf und nimm ab oder wie. Du musst den nicht rühren. Der löst sich direkt so, in ich tue das jetzt rein, ja, bitte, du, so. Und der löst sich... Brauchst dann nicht. Au! Sag mal, spinnst du? Du brauchst dann nicht rühren! Und nicht abklopfen hinterher! Ich hau ab hier! Was ist denn los, sag mal? Liegt es an mir? Weiß ich nicht. Ich bin einfach ein bisschen empfindlich, oder? Bin ich anders als früher? Für dich? Du bist wie immer. Du bist gut, du bist richtig. Ich fühle mich echt verloren. Ich weiß nicht mehr, wie ich an dich rankommen soll. Totti. Ist dir das unangenehm, wenn ich dich anfasse? Nee, das geht so. Geht so. Toll. Sag doch, was du willst. Ich will einfach ein bisschen mehr Ruhe, oder? Wir können es ja nicht in Luft auflösen. Nee. Ich auch nicht. Kannst du das mit dem Knäckebrot nicht aufhören? Ja. Gut. Ich habe letztens ein bisschen recherchiert. Also. Wie? Naja, im Netz. Es gibt da so Blogs, also Leute, die sich unterhalten zu dem Thema. Bist du jetzt so ein Freak geworden? Nein, überhaupt nicht. Ach, Freak, diese tausend Millionen von Leuten unterhalten sich darüber, dass sie der Lärm ihrer Partnerin stört. Millionen von Leute. Was meinst du, wie viele Leute Knäckebrot essen nicht ertragen können? Die haben Fantasien, wie sie ihren Partner grillen, wenn er knäckt. Die wollen den Spieß reinstecken. Das erzählen die da, das ist ganz offen, das ist gut. Also ich nicht, dass ich dich grillen will, aber es ist gut. Und da war einer, der ist in die Berge gezogen. Weißt du, so ein Haus oberhalb der Baumgrenze. Die sind günstig. Also man könnte da so eine Almhütte aufmachen, wo die Wanderer kommen. Sag mal, jetzt spinnt's ja total. Wie soll der Junge zur Schule gehen, oberhalb der Baumgrenze? Also. Du könntest da Kaiserschmarrn machen, Omelett. Naja, gut. Schlaf jetzt. Dreh dich bitte auf die Seite. Auf dem Rücken schnarchst du manchmal. Jetzt hör auf, lass mich in Ruhe, ich gehe rüber. Ich hätte gerne einen Termin beim Arzt. Haben Sie Ihre Versichertenkarte dabei? Ja, habe ich dabei. Also. Gut, was haben Sie denn für Beschwerden? Ja, ich habe ein bisschen mit den Ohren. Also Sie sind erkältet. Dann haben wir schon mal so einen kleinen Anhaltspunkt und dann können Sie bitte noch Platz nehmen. Ja, gut. Guten Tag. Guten Tag. Ist angenehm hier. Ja, das ist schön. Mama, lies dir jetzt mal was vor. Ja? Bitte nicht. Oh, lieber Doktor, oh. Alles gut. Ich bin schon ganz vertragt. In Piepsi, oh. Plampe, nee, Puffi, habe ich Angst, denn jeder Killer. Oh, Herr Held, kleinen Moment, Sie wären jetzt dran gewesen. Jetzt ist er weg. Hallo Ohrenbär, nur so viel. Du bist reif für die absolute Stille. Lonely Man. Hallo, Lonely Man. Wo gibt es diese Stille? Das weißt du genau. Machst du mit, Ohrenbär? Froni, die Schoßgebete sind angekommen. Du musst sie auspacken. Breche. Nein, Entschuldigung. Nein, den Ulysses können wir nicht mehr verlängern. Tut mir leid. Nein. Hallo. Thorsten, was machst denn du hier? Ich wollte mal gucken, einfach mal so vorbeikommen. Du, ich hab, keine Zeit. Du, mach nichts. Ich wollte einfach mal sehen. Hast du denn Zeit oder was? Ja, sie haben jetzt... Moment, weißt du, das war doch mit der Muffenverflanschung. Ach, hatte ich dir doch gesagt. Ich mag jetzt gar nicht mit dir reden, ehrlich gesagt. Ach, du musst auch gar nicht. Das hängt mir noch nach, gestern, echt. Es tut mir leid. Ja, lass uns doch heute Abend nochmal drüber reden. Ist das die Froni? Ja, klar. Aber das Kleid ist doch ganz schön. Ich finde es zu aufgereizt. Was soll man in so einer Bücherhalle hier so aufgedonnert rumlaufen? Naja, ist vielleicht ein bisschen kurz, aber... Gefällt dir das? Ja, ich finde es. Nein. Ich finde deinen Arbeitsplatz irgendwie gut. Jetzt nicht hier brauchen die eine Aushilfe? Ich muss hier arbeiten. Ja. Manchmal denke ich wirklich, du hast einen kleinen Hau, entschuldige. Ja, ich war auch beim Arzt. Was? Ja, ich war ganz kurz beim Arzt. Wie, bei was für einem Arzt denn? HNO. Ach, wegen Hören. Ja, vielleicht ist da echt was. Ich muss echt hier weitermachen. Ja, ich wollte Ihnen nur sagen, es tut mir leid. Guck mal hier. Was ist das? Fürs Frühstück. Das ist ein Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher. Bei dir dreht doch wirklich irgendeine Schraube nicht mehr richtig. Wieso denn? Jetzt hau ab. Jetzt hau ab und geh nach Hause. Froni, ich helfe dir mit den Schoßgebeten. Hallo, ihr beiden. Es gibt keine absolute Stille. In eurem Kopf wird immer etwas los sein. Ihr geht den falschen Weg. Ihr müsst das Geräusch finden, das ihr mögt, sonst seid ihr verloren. Stille Biene. Hallo, Stille Biene. Verarsch Ohrenbär nicht. Nur so viel. Natürlich gibt es die absolute Stille. Machst du mit, Ohrenbär? Lonely Man. Thorsten, Franziska und Johannes Held. Nachrichten nach dem Piep. Darf ich ein? Hallo, Herr Held, ich bin's. Wo steckst du? Oh. Hast du jetzt wirklich was mit den Ohren? Also, Alter, ich mache mir Sorgen, du bist nicht bei der Arbeit, also ich hoffe, es geht dir gut. Und, also, melde dich uns am besten, kommst her, weil, wir brauchen dich. Schnauze. Geht auch um deinen Arbeitsplatz. Ja, ist ja gut. Nachricht gelöscht. Ende der Nachricht. Schnauze! Scheiße! Guten Morgen. Morgen. Wo ist dein Papa? Im Keller. Ich glaube, deinem Vater geht's nicht gut. Nein. Gianni. Piepsi ist tot. Ja? Ja, ich weiß nicht, der lag vorhin plötzlich im Käfig. War ja auch schon alt. Oh. Oh, nee, jetzt ist Oma. Willst du mal mit Oma schnell machen, du Lieb? Nee. Gut, dann bis dahin. Lore, mir reicht's. Dein Sohn spinnt. Ich darf den Tee nicht umrühren, ich darf die Zahnbürsten nicht benutzen, ich darf Eier nicht aufschlagen, ich darf den Wecker nicht mehr stellen. Der hat den Vogel umgemacht, Piepsi ist tot. Ich muss... Was? Lore? Hallo? Guten Tag, mein Name ist Nerd. Ich Entschuldigung, ich... Sie müssen Franziska sein, ja? Ja. Ich dachte, es ist meine Schwiegermutter. Das passiert hier. Ja, Thorsten ist nicht da. Wo ist er denn? Wir brauchen ihn dringend in der Firma. Er ist im Haus, aber nicht zu sprechen. Wie darf ich das verstehen? Entschuldigung, er ist im Haus und nicht zu sprechen. Ja, er hat sich eingeschlossen. Franziska, ich bin sofort bei Ihnen. Ich glaube, das ist keine so... Hallo? Ernat? Ach, du liebes Bisschen. Hey, ihr beiden. Seid ihr Psycho oder was? Psycho, ne? Ich muss diese Debatte hier melden. Debatte melden? Wenn ihr so weitermacht. Das ist dann auch egal. Stille Biene. Thorsten? Oh, nee. Hast du gehört, Ernat ist da? Ernat ist da. Das gibt's doch wohl nicht. Du bist doch kein kleiner Junge mehr. Jetzt komm da bitte raus. Könnt ihr bitte die Klappe halten? Danke. Willst du da jetzt für immer bleiben, oder was? Das ist doch Killefitz. Lass uns doch nicht so dämlich vor der Tür hier rumstehen. Bitte mach auf. Ja, pass mal gut auf, mein Lieber. Wie ist das? Hör damit auf jetzt. Bitte. Hier habe ich noch was. Dein Lieblingsnotfall. Mach diese scheiß Handy aus. Mach die. Was? Mach die scheiß Handy aus. Gib her. Hier. Bist du wahnsinnig? Was? So, tschüss. Was? Der hat mein Handy kaputt gemacht. Das geht nicht. Ich sag ja, der ist nicht mehr normal. So, ich nehm Gianni und wir fahren weg. Mach doch, was du willst. Das ist wirklich anstrengend bei dem Lärm da drin. Bei eurem Lärm kann man wirklich nicht arbeiten in Ruhe. Ich arbeite. Ja. So, pass auf, ich gehe jetzt hoch. Ich mache jetzt was zu essen. Und ihr, Ja, du, natürlich, Franziska. Das ich gehe jetzt kochen. Ah, ja. Pass auf, kommst jetzt mit ins Studio, bitte. Und dann möchte ich bitte, dass du dabei bist, wenn wir eventuell jetzt doch nochmal versuchen... Du meinst, ich kann dir helfen? Ja, ich... Darf ich was essen vorher? Ja, selbstverständlich, ich bitte dich. Ja. Siehst ja auch fürchterlich aus. Lasst es euch schmecken. Danke. Ist lecker. Hast du mal Salz? Ich sag mal Prost. Ja, Prost. Warm genug? Großartig, wirklich. Das habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Schön. Thorsten, du gehst jetzt nicht schon wieder weg. Geht dir jetzt wieder in den Keller? Oh, der macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht mehr weiter. Das ist verbrannte Erde jetzt. Das ist jetzt richtig verbrannte Erde. Aber sowas von verbrannt. Ja. Es tut mir sehr leid. Franziska, es tut mir sehr leid. Ich habe immer gedacht, wir sind da was Besonderes. Wir schaffen das, aber wahrscheinlich doch nicht. Wir sind was Besonderes. Wir haben, ich sage nochmal, wir haben Zeichen gesetzt. Wir sind marktführend. Was haben wir denn für Zeichen? In der Welt. Wir haben, wovon sprichst du? Von Bölker. Von der Firma. Wie heißt du? Olaf, ich hole uns jetzt erstmal einen Schnaps, oder? Gerne, ja. Hallo alle. Gerade habe ich mit meiner Frau und einem Kollegen essen müssen. Das ist echte Folter. Ohrenbär. Oka, du bist soweit. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du es machen willst? Ich will zum Beispiel nicht als letztes das Quietschen eines Stricks am Balken hören. Lonely Man. Ja. Gib mir erstmal einen Schnaps. Du hast doch schon einen jetzt, den zweiten. Ich gebe dir noch einen rein. Oh, auf uns. Ja. Auf die Heldenhaftigkeit. Ja. Und auf die Automobilindustrie. Mann. Ich muss da morgen hin. Ich muss da morgen was präsentieren. Ich muss morgen einen Klang... Hallo, Lonely Man. Das letzte Geräusch. Da hast du recht. Das will bedacht sein. Ohrenbär. Hör auf, das vibriert bei mir. Damit verkaufst du die Autos. Damit verkaufst du mit nichts anderem. Neu, das und ob das der Scheibenwisch ist, ob das die Scheiben, die rauf und runter gehen, wenn du... Ohrenbär, höre nicht auf Lord Lümmann. Der ist durch. Aber für dich gibt es noch einen Weg. Ich spüre das. Stille Biene. Ruhe. Das letzte Geräusch. Ja. Ohrenbär. Melde dich. Sofort. Stille Biene. Hallo? Freche? Morgen, Rechel. Entschuldige, ist nicht zu laut? Nein, nein, ist wunderbar. Ich finde es wunderbar. Ach, schenk mir doch auch etwas Tee ein. Fast wie so einem Geburtsbacken. Geht's dir gut? Mir geht's heute gut, ja. Also, viel besser. Gianni! Giannino! Gib mir doch mal eine Scheibe Knäckebrot. Nein. Morgen. Hallo. Morgen. So. Papa ist gut drauf heute. Ich gehe jetzt mal los, ein bisschen eher da rein. Hm? Mach's gut, Schatz. Ja. Tschüss. Ah. Ich gehe ran, ich gehe ran. Ja, ich rufe dich zurück. Ja, ja. Ich sage tschüss. Ja, tschüss, ihr zwei. Tschüss. Morgen, Frau Buxo. Morgen, Held. Hören Sie mal die Gartenpforte. Na ja. Tschüss, Frau Guxo. Ja, jetzt immer probieren mal, ne? Ja, wieder. Immer. Ja. Moin. Moin, Volker. Warst du krank? Ja, ich hatte... Nee, mir war... Ich war eigentlich fit. Wenn Sie es ein bisschen lauter drehen können. Wie wenn bitte? Sie es ein bisschen lauter drehen können, wäre es schöner. Meine Musik, meinen Sie? Ja, ja, ja, ja. Da, ja. Da, da, da, da, ba. Da, da, da, da, da. Ja, ba. Entschuldigung, können Sie vielleicht ein bisschen mehr Abstand halten? Ah, ja, ja. Das ist schön, es geht dann richtig ein bisschen in die Knochen. Ja. Ja, es ist okay, wunderbar. Ich muss leider eh jetzt raus. Hier. Ja. Ach, hier schon? Ja. Na gut. Okay. Bis tschüss. Morgen. Morgen ja. Gerne wieder hier. Ich bin immer in diesem Waggon. Ja, ciao. Ja. Tschüss. Holst du noch einen Kaffee? Ja, ja, ich hol mir jetzt meinen Kaffee. Ne? Hallo alle. Nur so viel. Es gibt keinen Lärm. Ohrenbär. Hallo Ohrenbär. Verarsch uns nicht. Du bist hier falsch. Verpiss dich aus diesem Forum. Schweige, Papst. Guten Morgen, Herr Held. Guten Morgen. Hey. Held. Guten Morgen, Herr Dr. Böllner. Kommen Sie doch bitte mal hierher. Ja, gerne, gerne. Im Konferenzraum sitzen die Vorstandsvorsitzende. Mhm. Nert hat sich im Studio eingeschlossen. Er hat nicht geliefert. Oh. Nert hat nicht geliefert. Nicht geliefert. Bitte tun Sie alles menschenmöglich, dass Nert noch liefert. Liefert, ja. Wir sind geliefert. Blamiert. Ach so. Wir stehen arm vor der ganzen Industrie. Ja. Haben wir uns da verstanden? Ja, ja, ja. Herr Held, ich verlasse mich auf Sie. Danke. Ja, gerne. Ewig diesen Klang suchen. Ich kann's nicht mehr hören. Da sitzt man ein halbes Jahr wegen diesen verdammten Kleinkram. Nert, hier ist Held. Nert. Thorsten, Thorsten, es tut mir mit deiner Frau, es tut mir wirklich, das tut mir total leid. Ich werde hier kündigen. Ich werde diese Stadt verlassen. Es ist egal mit meiner Frau, es ist egal. Ich bin ein Versager. Ich habe meine Aufgabe nicht gelöst. So. Das letzte war toll. Hast du den Stuhl nochmal? Ist der noch? Also kannst du den mal den Stuhl an Wand machen? Ja, selbstverständlich. Ja. Ach, groß. Ist eine Gipswand, oder? Machen wir mal. Hab ich noch einen ganz tollen Zaun für dich. Stuhl an Tisch mit Stuhlbein durchs Fenster. Ja, das ist super. Ich habe einen Vorschlag. Mach mal Lampe gegen Scheibe. Ja, das und das. Nerd? Ist vorbei. Was denn? Was hast du denn? Ich hab versagt. Ist alles egal. Lass mich rein. Ich hab ne Idee. Was hast du? Ich hab ne Idee. Mach auf. Das weltweite Rennen um den Klang des Autos der Zukunft doch noch für die Bölker GmbH und damit ja auch für Deutschland zu entscheiden. Ach, wissen Sie, Frau Boll, wenn Sie in Ihrem Auto sitzen, dann wollen Sie doch sich wohlfühlen. Wo fühlen Sie sich wohler, Frau Boll? Das ist der Bölker. Denn das, was in Ihnen ist, der Motor. Was hat der denn an? Warum in die Ferne schweifen? Gott, dieser Schlips geht ja gar nicht. Das rede ich mal doch so nah an. Ja, schön. Na, hier ist ja mal schön warm heute. Und hat er keine Stoßlüftung gemacht? Ich dachte heute mal nicht lüften. Dann wären wir soweit. Bist du müde? Nein, ein bisschen. Ganz bisschen stickig ist es doch, oder? Oh. Wir können ja ein ganz klein bisschen das Fenster auf. Der Alltag des Herrn Held. Ich kuschel mich an, ja. Hörspiel von Jan-Georg Schütte und Wolfgang Sesko. Mit Jan-Georg Schütte, Gabriela Maria Schmeide, Max Herbrichter, Brigitte Bure, Theo Fröhlich, Feline Roggan, Oliver Sauer und Max-Louis Schütte. Ich freue mich auf morgen. Was ist da? Auf deine Hausschuhe. Geräuschkomposition und Musik: Andreas Bick. Technische Realisation: Dominik Blech und Angelika Körber. Regie: Jan-Georg Schütte und Wolfgang Sesko. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2012. Dramaturgie und Redaktion: Susanne Hoffmann.